Ja, guten Tag zusammen. Ich wollte Sie gleich enttäuschen. Also ich bin nicht so toll, wie Sie das vielleicht erwarten, wenn jemand hier eine Keynote-Speech halten darf. Ich bin 95% völlig mittelmäßig. Und also ich bin bekennender Warmduscher zum Beispiel oder ich beiße meine Fingernägel. Also ich bin nur in einem kleinen Bereich gut. Das heißt, wenn ich irgendetwas vielleicht überspitzt darstelle, dann liegt das nur daran, dass ich keine Zeit habe, das Ausführliche darzustellen. Ich habe 30 Minuten Zeit, um die Arbeit von etwa 200 Leuten über 25 Jahre ein bisschen darzustellen. Und dann sind natürlich Dinge auch sehr verkürzt manchmal, aber das ist nicht dafür da, es soll niemand irgendwie verärgern oder beleidigen. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, als bisher so gemacht wird. Ich bin Chemiker von Hause aus, ein Verfahrenstechniker, und ich bin mir sicher, dass Sie moralisch in diesem Audience zu 95% nicht besser sind als die Pegida-Anhänger. Also Sie machen sich da vielleicht was vor, wenn Sie sagen, wir sind so die Guten und Anständigen. Weil ich habe einen Lehrstuhl in Rotterdam und ich mache Tests mit Leuten, wo ich ausprobiere, wie verhalten sich die Menschen unter Stresssituationen. Und ich kann Ihnen zeigen, zum Beispiel, und da kennen Sie sich selber sicher wieder, wenn Sie im Stau stehen auf der Autobahn und die Spur wechseln, dann verursachen Sie für die Menschen hinter Ihnen sofort etwa 200 Mal mehr Verzögerung, wie Sie im Durchschnitt gewinnen können. Ist Ihnen aber im Moment egal. Sie verursachen auch 50 Mal mehr Unfallwahrscheinlichkeit, weil Sie haben es ja eilig. Ja? Das heißt, die Moral ist immer weg, wenn man sie eigentlich braucht. Und das heißt, Sie können sich sozusagen die Moral halt gerade leisten, in Anführungszeichen, und die anderen haben halt ein bisschen mehr Angst und darum haben sie die halt nicht. Ich möchte Ihnen davon reden, wie wir 55 Jahre praktisch, wenn man schauen kann, Weltuntergangsdiskussion, ja, sehen Sie, ich kriege noch nicht mal mein Handy abgestellt. Also mein Plädoyer für Mittelmäßigkeit, wie wir Weltuntergangsdiskussion in Innovation und Qualität umsetzen können. Und dass es klar ist, es geht mir nicht um Nachhaltigkeit, überhaupt nicht. Nachhaltigkeit ist im besten Falle langweilig. Ja, wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Lebensgefährtin, was sagen Sie dann nachhaltig? Ja, dann sage ich, herzliches Beileid. Ja. Innovation kann nicht nachhaltig sein. Meine Mutter zum Beispiel hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten, sie hatte 11 kleinere Geschwister, war es nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Das heißt, außerdem macht die Nachhaltigkeit dem Kunden immer ein schlechtes Gewissen. Sie sagen dem Kunden immer, musst du es wirklich haben? Brauchst du es tatsächlich? Könntest du nicht nur ein Jahr warten dabei? Der Kunde wird mit Nachhaltigkeit der Feind, weil man immer sagt, naja, wenn du es gar nicht hast, ist es ja noch besser für die Umwelt. Wir denken allgemein, wir schützen die Umwelt, aber eigentlich tun wir das gar nicht, wir tun es nur als ob. Wir sagen zum Beispiel, schütze die Umwelt, mach weniger Müll, schütze die Umwelt, verbrauche weniger Energie. Das ist kein Schutz, das ist so, wie wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja? Oder deine Frau, je nachdem. Also das ist kein Schutz. Also ich habe mir einen etwas lockeren Vortragsstil zugelegt, weil ich in den USA groß geworden bin. Und dort in Deutschland muss Wissenschaft langweilig sein, sonst denken die Leute, sie sei nicht seriös. Aber dort steckt ganz viel ordentliche Wissenschaft dahinter. Ich bin eigentlich nur da, um für Sie Werbung zu machen, dass Sie das ausführlich, ich bin sozusagen nur der Appetizer today, um in 168 Stunden Sie darauf hinzuweisen, dass es in Lüneburg einen ausführlichen Vortrag von mir gibt beim Kongress. Cradle to Cradle, das heißt, Sie können auch Knödel to Knödel sagen, das ist egal. Ja. Wir möchten klimaneutral sein zum Beispiel. Ja. Kopenhagen sind die ambitioniertesten, carbon neutral. Was für ein Blödsinn. Haben Sie schon einmal einen klimaneutralen Baum gesehen? Ja. Mit aller unserer Intelligenz wollen wir dümmer als Bäume sein. Das ist erstaunlich. Ein Baum ist immer nützlich fürs Klima, nicht weniger schädlich. Oder kohlenstoffneutral, eine Low-Carbon-Economy. Ja. Ich bin auch gegen Postwachstum sozusagen, weil die Post ist inzwischen ein übler Konzern geworden. Und wer möchte, dass die weiter wächst? Natürlich möchte ich das auch nicht. Aber Carbon-Neutral, wie absurd. Ja. Sie können nur kohlenstoffneutral sein, wenn sie nicht existieren. Das ist die einzige Chance. Ja. Schauen Sie, dann drücken diese Leute die Broschüren, sehen Sie auch draußen, steht drin, indem wir diese Broschüre auf Altpapier gedruckt haben, haben wir 50 Bäume gerettet. Ist ja toll, warum druckt er nicht doppelt so viel, dann habt ihr 100 Bäume gerettet. Ja? Das ist so einfach. Wir haben so dieses Gefühl, dass wir besser nicht da sind, darum eben klimaneutral, kohlenstoffneutral. Wie leicht Sie das sehen können, ist, es gibt kein Biosiegel auf der ganzen Welt, kein Demeter, kein Bioland, das erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurückgehen. Ja? Es ist nur Bio ohne mich. Darum verliert auch Demeterlandbau etwa 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil unsere eigenen Nährstoffe nicht zurückgehen. Und Phosphor ist viel seltener als Öl. Also es ist nur Bio ohne uns. Ich sage jetzt nicht, Klärschlamm in die Landwirtschaft zu bringen, aber Phosphor zurückzugewinnen ist entscheidend, denn ohne Phosphor können Sie keine Zähne haben, keine Energie speichern im Körper, Sie können keine Knochen haben. Wir können als Amorphe für Mollusken durch die Weltmeere gleiten, so, aber so als Plastiktüten oder sowas, das ginge schon. Wir haben heute eine narzisstische Selfie-Generation, ja, die sich sagt, bin ich toll, und der soll was sagen, sie soll null sein, null Emissionen. Null Abfall, also Zero Waste, wie absurd. Ja, die wollen nicht null sein. Zero City, Zero Emission, ja. Null Emission, ja. Wie absurd. Haben Sie schon mal, selbst wenn Sie sich jetzt erschießen würden, hätten Sie Emissionen. Ja. Also Sie sind schon da. Ja. Ja. Also daran sehen Sie, wie schuldig wir uns fühlen, dass wir da sind. Und dieser Baum hat nicht null Emissionen, er reinigt die Luft, er reinigt das Wasser, er ist Lebensraum für 200 andere Arten. Ja, und er macht Sauerstoff, das ist eine Emission, ja, eine positive Emission. Ja. Aber es ist so einfach, die Welt zu retten. Sie müssen nur zu Starbucks gehen und nur eine Serviette nehmen und schon retten Sie die Welt. Ja. Steht da drauf. Ja. Also es gibt viele so Dinge. Ich rede nur über die Dinge, die wir selber bearbeiten, ja, weil ich viele Kollegen habe und ich einfach praktisch ihr Sprecher bin, sozusagen für meine Kollegen. Und wir arbeiten an diesen Windeln zum Beispiel und morgen wird, glaube ich, Gunther Pauli auch über Windelprojekte sprechen davon. Aber das ist unsere Arbeit hier, das ist nicht das Reden über irgendwas, sondern das ist unsere Arbeit. Und wir in Berlin davon sind inzwischen Müllaufkommen, Restmüllaufkommen, die Windeln 20%. Ja. Und warum? Und weil wir älter werden, ist das Volumen in Berlin der Erwachsenenwindeln inzwischen größer als das der Babywindeln. Ja. Also das ist ein Thema mit Zukunft sozusagen. Ja. Oder Hegel hätte gesagt, das Leben findet nur zwischen zwei Windelphasen statt sozusagen. Ja. Das ist übrigens nur der Berg von einem Jahr. Jetzt können Sie natürlich sagen, wir reduzieren das um 10%, ja, spart auch Kosten ein, aber Sie erreichen nichts, das wird in Sekunden in China ausgeglichen. Darum, wenn wir traditionell von der Wiege zu Bahre denken, ja, Cradle to Grave, dann bedeutet das, dass wir die Welt nur ein bisschen später zum großen Müllhaufen machen, wenn wir ein bisschen einsparen. In der Logik übrigens hat die DDR die Umwelt besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Ja, weil die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht hatten und vor allem hatten sie das Geld nicht für den Dünger. Der Kunstdünger gibt so hohe Kontamination, die Böden waren in der DDR im Durchschnitt deshalb viel sauberer, nicht an den lokalen Hotspots, ja, weil sie sich den Kunstdünger nicht leisten konnten. Wir haben allein in den letzten 25 Jahren in Europa 60.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern als Kontamination aus dem Dünger verteilt. Das konnten die sich nicht leisten, darum waren die Böden sauberer. Ja, was mache ich denn mit dem? Ja, wir haben zum Beispiel 150 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen. Jetzt kann ich natürlich das reduzieren, den Eintrag, wir geben im Moment 10 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr in die Ozeane. Das kann ich natürlich um 10% reduzieren. Habe ich damit etwas gemacht? Wir können natürlich, heute sterben mehr Robben und Schildkröten und Wale durch Plastik. Ja. Ich laufe mit meinen Studenten entlang der Küste Rotterdam und sammle Tiere ein und gucke, wie viel Plastik in den Tieren drin ist. Da finden wir 500, 600 Teile Plastik in so einem Seevogel drin. Das kann sich natürlich reduzieren um 10%. Das ist toll, oder? Ja. Sie können was tun. Jede Auster hat etwa 1500 Plastikteile drin. Die filtert jeden Tag 60 Liter Wasser. Also wenn Sie wirklich Kreislaufwirtschaft machen wollen, müssen Sie nur Austern essen. Das ist so einfach. Ja. Ja. Und wenn Sie Ihren Kohlenstofffußabdruck minimieren wollen, können Sie Champagner dazu trinken. Weil Champagner hat viel kleinere Bläschen als Prosecco. Also wenn Sie Ihren Carbon Footprint um das Dreifache reduzieren wollen, müssen Sie nur Champagner trinken. Ja. Also so einfach, die Welt zu retten. Die eigentlichen Dinge gehen wir aber nicht an. Wir denken, das Umweltthema sei ein Moralthema und nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral sofort, wenn wir sie eigentlich brauchen würden. Ja, immer dann ist sie weg, wenn wir sie eigentlich haben müssten. Wir machen inzwischen eine Art Ökologismus. Das dient nicht der Ökologie, aber wir halten die Menschen beschäftigt. Glühbirnenverbote zum Beispiel. Wenn Sie das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen Sie eigentlich nur ein Gesetz machen, dass Frauen im Winter auch Krawatte tragen müssen. Ja? Weil wenn sie so ein bisschen leicht stranguliert sind, können sie die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Ja? Ja, das bringt also was dazu. Das heißt, jeder kann was tun persönlich, aber die eigentlichen Dinge, die wirklich zählen, werden nicht angegangen. Wir verschwenden wirklich über 20% unserer landwirtschaftlichen Fläche, um damit Mais anzubauen. Dabei verlieren wir zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, wir beziehen 3 Millionen Tonnen Palmöl aus Indonesien und Malaysia. Ja, 1 Hektar Regenwald hat 7000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. 1 Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen Kohlenstoff. Dann treffe ich Herrn Barroso und Herr Barroso sagt, Herr Braungart, Herr Professor Braungart, sagt er noch, ich habe es verstanden, wir werden in Zukunft nur noch zertifiziertes Palmöl nehmen. Wenn Sie das Falsche perfekt machen, ist das nur perfekt falsch. Ja. Das heißt, wir müssen schauen, 2 Drittel des Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl. Wenn Sie Ihren Carbon Footprint reduzieren wollen, wir haben eine perverse Landwirtschaft, die braucht, und auch das gilt auch für Vegetarische, fast in gleicher Weise, so wie die Landwirtschaft so ist, brauchen wir für 1 Kalorie Ernährung 10 Kalorien Energie. Wenn Sie Aufzug fahren, ja, dann können Sie Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken, weil das ein völlig balanciertes System, wir brauchen nur 2 Kalorien, um einen Menschen anzuheben. Also wer die Umwelt schützen will, muss immer nur Aufzug fahren. Ja. Ja. Und dann sterben sie früher und schützen die Umwelt noch mehr dabei. Ja? Das heißt, die wesentlichen Dinge wie Phosphor sozusagen werden nicht angegangen, obwohl wir nur noch für etwa 30 Jahre Phosphor haben und die Vorkommen immer schlechter sind und wir von 2 Ländern abhängen, die über 70% der Vorräte kontrollieren. Wir können natürlich etwas tun. Wir versiegeln jetzt die Gebäude und machen sie gasdicht. Die Luft im Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als die schlechteste Außenluft in Berlin. Ja? Das heißt, wir machen die falschen Dinge perfekt. Ja, die am stärksten ansteigenden Peaks in Muttermilch, die ich finde, sind die von Flammschutzmitteln aus Styropor, ja, weil die Gebäude jetzt versiegelt werden und gasdicht gemacht werden. Sie können natürlich eine Gasmaske aufsetzen, aber hilft das wirklich? Ich bin Chemiker und darum gucke ich erstmal an und sage, wo kommt denn der Dreck eigentlich her? Ich packe also die Dinge in eine Glaskiste und schaue, was kommt dabei heraus. Ja. Und dann sehen wir, die Peaks hier sind relativ niedrig verglichen mit Kinderspielzeug. Wo Sie sehen können, also Ökologismus, so wie Sozialismus, der eben nicht sozial war, entsteht jetzt ein Ökologismus, der der Ökologie nicht dient, sondern uns nur beschäftigt sozusagen. Die Peaks sind relativ niedrig, wenn Sie die mit Kinderspielzeug vergleichen. Wenn Sie jetzt aber einen Wollteppichboden nehmen, dann wird es eher schlimmer, weil der liebe Gott hat das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden sozusagen und schon gar nicht für die Rotweinbeständigkeit, ja. Das heißt, wenn Sie dann 100% Wolle haben, weil wir von Mutter Natur ja reden, wir romantisieren die Natur, dann wenn Sie einen natürlichen Stoff für einen synthetischen Zweck verwenden, brauchen Sie eine Menge Chemie und zwar völlig unnötige. Sie sind gar nie in Kontakt mit der Wolle, Sie sind nur in Kontakt mit Teflon, nennt sich dann Scotchgard oder sowas ausgerüstet. Sie haben einen Teflon-Teppichboden mit Wollkern. Ja? Ja. Über 40% unserer Häuser haben Schimmel. Wenn wir die jetzt noch zusätzlich gasdicht machen, kriegen wir die Feuchtigkeit überhaupt nicht mehr raus. Schimmel macht Asthma und Asthma ist bei weitem häufigste Kinderkrankheit in Deutschland, bei weitem. Das heißt, warum machen wir die falschen Dinge perfekt? Anstatt zuerst zu sagen, was ist gesunde Luft im Gebäude, also was ist das Richtige, machen wir das Bestehende richtig und damit ist es eben richtig falsch. Ich analysiere Tapeten zum Beispiel. Über die Hälfte unserer Häuser haben abwaschbare Tapeten. Und ich kann Ihnen sagen, das heißt, diese Tapete verliert 1 Milligramm pro Quadratmeter über Monate. Ja, sie gibt die Weichmacher ab und die Weichmacher machen unfruchtbar. Ich war zunächst eigentlich Unternehmer, so wider Willen sozusagen, weil ich gemerkt habe, an der Universität werde ich nur für Probleme bezahlt. Nicht für Lösungen. Solange die Dinge unklar sind, gibt es Geld. Ich muss immer reinschreiben, mehr Forschung ist nötig und schon gibt es Geld. Ja. Und da ich meine Doktoranden und Diplomanten bezahlen muss und meine Masterstudenten genauso, komme ich eben hin und muss reinschreiben, überall mehr Forschung ist nötig. Ich habe noch nie, gar nie für etwas Neues Geld bekommen. Immer nur für die Variation des Bestehenden, weil dafür gibt es ja Gutachter. Und dann sind alle froh, denn solange geforscht wird, muss ja niemand etwas tun. Ja. Denn es wird ja geforscht. Ja. Und die Industrie ist froh und die Politik sagt, wir forschen ja dabei. Darum bin ich Unternehmer gleichzeitig, weil ich eben gemerkt habe, weil ich die Dinge auch ändern möchte. Und ich untersuche seit 27 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Und einige der Chemikalien da drin, ja, überschreiten die Grenzwerte für Trinkmilch um viele hundertfach. Nur für alle, es sind ja auch viele junge Leute hier da dazu, es ist immer noch besser, ein Baby zu stillen, als jedes Nestle-Milchpulver. Wissen Sie warum? Weil erstens, die Mutter kann sich dabei entgiften. Ja? Also, ja, ich meine, also, das ist schon was. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares dabei. Ja? Ja. Aber zweitens, um das wissenschaftlich korrekt darzustellen, die Leber funktioniert bei den Neugeborenen noch nicht. Darum haben die auch zuerst so eine Gelbsucht. Also die baut sich erst auf in der Funktion und erst so nach 9 Monaten ist sie etwa voll funktionsfähig. Also nicht so in Esoterikkreisen sollte man ein Baby nie länger als 9 Monate stillen, weil dann ist das wirklich Chemical Harassment sozusagen. Ja? Das Baby hat nach dem Dreck nicht gefragt. Sonst, wenn es noch kleiner ist, die ersten Monate rauschen die Schadstoffe einfach durch. Sie werden nicht verstoffwechselt. Eine Mutter kann pro Baby 1/3 der Schadstoffe abgeben dabei. Das heißt, darum ist es auch immer gut, mindestens 3 Kinder zu haben sozusagen. Was aber wichtig ist, dass wir die Natur nicht romantisieren. Ja, ich bin in Holland tätig und dort in dem Haus, in dem ich lebe, das ist -8 Meter unter Meeresspiegel. Ja, in Deutschland rollen wir die Augen und sagen, was haben wir Mutter Natur angetan? Aber es gibt keine Mutter Natur. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Die Natur braucht den Krebs, um ein Genpool anzupassen. Für das Individuum eine Katastrophe, für das Kollektiv eine Voraussetzung. Keine Mutter wird ihrem Kind Krebs geben. Auch die giftigsten Stoffe sind Naturstoffe. Ja, Mutter Natur? Absurd, nein. Aber von Natur können wir lernen, die Natur ist unsere Lehrerin. Denn wenn wir sie zur Mutter erklären, entschuldigen wir uns immer jeden Tag, dass wir überhaupt da sind und sagen, ja, fühlen uns sozusagen schlecht und dann wollen wir nur weniger schlecht sein daraus. Ja? Von Natur können wir lernen, von den 2.500 Chemikalien, die wir in Muttermilch finden, die sich dort anreichern, ist kein einziger Naturstoff dabei. Das sind Kunststoffweichmacher, sind Parfuminhaltsstoffe, sind Klebstoffe, alle möglichen Industriechemikalien, Flammschutzmittel, aber kein Naturstoff. Das heißt, die Natur ist unsere Lehrerin, unsere Partnerin, aber nicht unsere Mutter. Und in Holland versteht man das leicht, wenn ich da von Mutter Natur schwafeln würde, die nächste Flutwelle würde mich einfach mitnehmen. Ja? Ja? Mutter Natur, pst, ja? Wir untersuchen viele Dinge. Die Dinge sind nie für uns Menschen gemacht. Zum Beispiel ein Toilettenpapier. Ja, Sie wissen, dass es für Ihren Hintern nicht geeignet ist, das können Sie selber ausprobieren. Aber es ist nicht nur für Ihren Hintern nicht geeignet, sondern es ist auch für die Umwelt nicht geeignet. Das Papier ist nie für Recycling gemacht worden. Wenn Sie mit 1 Kilo Toilettenpapier kontaminieren Sie hier mit 1,2 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert. Not designed for you behind and not to leave it behind sozusagen. Es gibt viele Dinge, die nicht für uns gemacht sind. In Kinderspielzeug, Ökologismus, die Europäische Union verbietet jetzt anstatt 39 Chemikalien, 64 Chemikalien. Was habe ich denn davon? In Mattel-Spielsachen finden wir über 500 giftige Stoffe. Also gerade 1/10 ist jetzt etwa verboten davon. Das ist nur Beschäftigungstherapie. Wir untersuchen dann die Sachen. McDonald's ist der größte Inverkehrbringer von Spielsachen überhaupt zurzeit. Aber sie nehmen auch Überraschungseier. Wissen Sie, warum die Überraschungseier heißen? Weil sie überraschend viel Blei drin haben, sozusagen. Ja. Ja. Auch der Euro ist nie für Hautkontakt gemacht. Etwa 15% der Frauen haben eine Münz-Nickel-Allergie. Vorher war es Modeschmuck, aber heute sind es ausschließlich die Münzen. Wir geben 200 Mal mehr Nickel ab durch die Münzen, als es legal ist für jedes andere Produkt. Das sollten wir den Leuten in Griechenland vielleicht sagen. Dass wir, wir optimieren die falschen Dinge. Die Autoreifen halten heute doppelt so lange wie vor 30 Jahren und dann denkt jeder, das ist ja gut für die Umwelt. Aber der Reifenabrieb ist so viel brisanter. Vorher blieb er auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Ja, entlang zur Autobahn haben etwa 20% der Menschen Lungenfunktionsstörungen. Und wenn sie mit dem Fahrrad fahren, haben sie 100 Quadratmeter Lungenoberfläche, ja, und reinigen die Luft damit. Das ist ja wunderbar. Aber wollen Sie das wirklich? Auf Bremsbelägen zum Beispiel, da steht drauf, diese Bremsbeläge sind frei von Asbest. Ja, bei Ford oder bei Opel müsste man es ja nicht gleich wieder VW sagen. Aber dort steht drauf, frei von Asbest, aber der Ersatz ist Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend. Ja. Also wenn Sie nur entrepreneursmäßig sagen, wir machen jetzt eine Stadt der gesunden Bremsbeläge, dann würden Sie mehr tun als jeder Energieeinsparmensch. Ja. Also fokussieren Sie sich auf wenige Dinge, die Sie wirklich anders machen. Wir haben viele solche Innovationen. Das Grün ist das giftigste von allen Pigmenten. Es gibt erstaunlicherweise kein Grün, was grün ist. Wir reden von Recycling, aber aus einem Handy von 41 Elementen gewinnen wir genau 9 zurück. Aus einem Auto mit 40 Legierungen dazu machen wir nachher Baustahl. Damit gehen alle seltenen Buntmetalle verloren. All diese Wolfram, Kobalt, Mangan, Antimon, Wismut, Molybdän, Vanadium, geht alles verloren. Die Kupferhütte in Hamburg verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Müllaufkommen, weil eine Tonne an Kupfer etwa 600 bis 800 Tonnen an Sondermüll abverursacht. Wenn wir das wäre so, und das nennen wir Recycling, wenn wir aus einem schottischen Hochland Rind nachher Hamburger machen, das ist absurd, damit sind alle wertvollen Dinge eigentlich weg. Aber wir kommen alle mit diesen Effizienzleuten an, Accenture, yeah? How do you get more out of the same resource? Ich bin in Vietnam am Flughafen und die ganze Stadt ist gepflastert, in Ho Chi Minh City oder Saigon, yeah, damals. Yeah? Effizienz. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5000 Liter Milch gegeben. Heute sind wir bei 12.000 Litern angekommen in Holland. Will ich aus dieser Kuh nochmal 1000 Liter mehr rausquetschen? Wenn Sie mir nur einen Gefallen tun, als junge Unternehmer sozusagen, hören Sie auf, menschliche Rohmaterialien in Abteilungen zu haben. Human Resources. Ja. Wir sind keine menschlichen Rohmaterialien, wir sind Menschen. Ja, denn wenn Sie Human Resources machen, dann denken Sie genauso, vermeiden, reduzieren, minimieren. Gleiche Logik sozusagen, Effizienzsteigerung. Ja, also Sie können das HR ja stehen lassen und nennen es einfach Human Relations. Dann haben Sie das genauso. Ja. Ja. Wir machen Plastiktütentage, ja? Das ist Alibi, verstehen Sie? Das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Wir halten die Menschen beschäftigt. Das ist so, wenn ich sage, schauen Sie, ich muss heute Abend in Hamburg sein, und dann sage ich, jetzt laufe ich schon mal los. Dann sagen Sie, was für ein Idiot, du kommst ja nie an. Ja? Aber Sie können was tun. Ja? Wenn Sie wirklich die Haare kürzer schneiden, das ist das Beste, was Sie tun können. Ja? Oder wenn Sie ins Flugzeug steigen zum Beispiel und vorher eine Abführtablette nehmen, ja, von Frankfurt nach New York, ja, und jeder macht das, dann spart es 5 Tonnen Kerosin ein. Ja. Und weil die meisten Leute zum Shoppen fahren, dann müssen sie im Prinzip nur nackt fliegen, dann können sie nochmal 2 Tonnen Kerosin einsparen. Ja. Also jeder kann was tun, in dem weniger schädlich. Zunächst hört sich das lustig an mit den Null-Emissionen, die so völlig absurd sind. Aber dann merken Sie, was das bedeutet. Wenn eine Firma Toyota Null-Emissionen zeigt und ein kleines Baby zeigt, dann zeigt es, dass die ganze Ökoszene im Prinzip darauf hingearbeitet hat, uns abzuschaffen. Ja? Denn wenn Sie ein Bild zeigen und sagen Null-Emissionen, dann sagen Sie zu jedem Kind, es wäre besser, du wärst nie geboren worden. Ja? Ich kann Ihnen sagen, von eigener Erfahrung dazu, 20% der Männer, die inzwischen da sind, ja, sind unfruchtbar. Weil die Kunststoffweichmacher, dass die Fruchtbarkeit zerstören, das PVC, PVC geht dann heraus, sie atmen das ein und sie wirken sich aus wie weibliche Geschlechtshormone. Bei den Frauen unterdrücken sie die Hormonproduktion, bei den Männern gleichen sie aus. Ja, darum, aber Paul McCartney wusste das, weil wir hier eine historische Stätte sind, schon 1968, ja, also zweite Strophe von Yesterday, ne? Suddenly I'm not half the man I used to be. Ja, der wusste das schon. Also die Fruchtbarkeit der Männer hat sich halbiert in den letzten 30 Jahren. Ja, halbiert. Das heißt, ich sage Ihnen dazu, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen meines Alters, die jetzt in tiefe Traurigkeit verfallen, weil sie irgendwie immer zurückgestellt haben, Kinder zu haben und weil sie meinten, nicht den richtigen Partner gefunden zu haben. Also erstens, ich bin nicht so toll, Sie sind aber auch nicht so toll. Also Sie werden immer jemanden finden, der immer irgendwelche Macken hat. Also kommen Sie nicht auf die Idee, immer auf den Mr. Perfect zu warten sozusagen. Ich rate Ihnen tatsächlich, haben Sie Kinder, weil es gibt nichts Schöneres, als Kinder zu haben auf der Welt. Wirklich nichts Schöneres. Und außerdem, Sie haben durch Kinder mehr Zeit, weil Sie viel genauer wissen, was Zeit dann auch bedeutet. Woran Sie aber sehen können, dass es auch Eltern keine besseren Menschen sind. Ja, ich habe vor Rotterdam meine Studenten mit Laserpistolen ausgestattet. Wissen Sie, wo die Leute am meisten rasen? Vor Kindergärten. Ja. Weil unsere Kinder sind für das Industriesystem so nicht richtig gemacht worden. Ja. Und dann sind sie schon spät dran, ihr Kind hat Fieber, Mama, ich habe Fieber, ja, ich will zu Hause bleiben, und dann sagen, nein, ich habe eine wichtige Besprechung, bin aber krank. Und dann nehmen sie das Kind halt mit, sind spät dran, drücken es dann irgendeiner Praktikantin in die Hand, die sie gar nicht kennen, davon. Und das Kind schreit natürlich wie am Spieß. Und sie rasen davon, erstens, weil sie das Kind nicht mehr hören wollen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und weil sie schon zu spät dran sind. Und dann kümmert es sie gar nicht, dass diese ganzen kleinen Kinder auf der Straße unterwegs sind. Ja, die Moral ist sofort weg dann. Ja. Die fahren im Durchschnitt in Rotterdam doppelt so schnell, wie es erlaubt ist vor Kindergärten. Durchschnitt. Ja. Das heißt, also kein Moralthema. Warum lassen wir diese Leute im Mittelmeer ertrinken? Und jetzt versuchen wir das, dass wir 3 Jahre zugeschaut haben, wie sie alle im Mittelmeer so ertrinken, mit einer Willkommenskultur ein bisschen auszugleichen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Aber warum lassen wir sie ertrinken? Weil wir dieses Gefühl geschaffen haben, es wäre besser, wir wären nicht da. Ja? Und wenn wir das Gefühl haben, dann fangen wir natürlich bei den anderen schon mal an. So mit Overshoot und sonst was und Grenzen des Wachstums und der Planeten, Grenzen des Planeten. Was für eine Absurdität. Ja? Und damit sagen wir jedem Menschen, es wäre besser, du wärst eigentlich nicht geboren. Gut, die Syrer haben glücklicherweise ein bisschen passendere Hautfarbe sozusagen. Ja? Aber warum lassen wir sie ertrinken? Weil sie die falsche Hautfarbe haben auch. Wenn sie weiß wären, würden wir jetzt schon etwas tun. Das heißt, wir haben dieses Gefühl geschaffen, dass wir Schädlinge sind. Unsere Religion sagt, du bist sowieso schlecht. Ja? Ja, bei dem macht es ja zutreffen hier. Und nur der liebe Gott kann euch erlösen. Darum kann man nur weniger schlecht sein. Ja? Entschuldigung, das vorhin. Darum ist die erste Frage, sind wir zu viele? Ja. Und dann schauen wir uns die Ameisen an. Die Ameisen wiegen viel mehr als wir Menschen. Etwa 4-mal mehr. Und die Ameisen arbeiten körperlich viel härter und die Schweine, die fahren nie Aufzug. Ja. Das heißt, sie sind körperlich viel härter, mehr beschäftigt. Darum entsprechen sie im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde. Der Unterschied zwischen uns ist das... Ja. Zwischen denen und uns ist es dazu, ja, wir versuchen weniger schädlich zu sein und dafür sind wir zu viele. Darum schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden, kein Reduzieren, kein Schuldmanagement. Aber alles ist nützlich. Also kein Passivhaus. Ja. Okay, wenn Sie Sadomaso-Gelüste haben, ist ein Passivhaus vielleicht für Sie gut, aber tatsächlich nein. Das heißt, es geht darum, die Leute reden über Planeten, die Grenzen des Planeten. Das ist aber absurd, weil die Grenzen unseres Planeten waren, als wir Jäger und Sammler waren, bei etwa 5 Millionen Menschen. Als wir dann traditionelle Landwirtschaft gemacht haben, waren die Grenzen etwa bei 500 Millionen Menschen. Als wir industrielle Landwirtschaft gemacht haben, war die Grenze etwa bei 5 Milliarden Menschen. Und dort sind wir weit drüber. Ja. Aber wenn wir lernen würden, in der Nahrungskette bei Algen, bei Pilzen, bei Bakterien einzusteigen für unsere Grundernährung, dann könnten wir auch leicht 30 Milliarden Menschen sein. Eine gartengebundene Landwirtschaft könnte viel mehr Menschen ernähren. Darum eben nicht den Kunden zum Feind machen mit Nachhaltigkeit, sagt hier 100% Schwein, 90% Schwein, 80% Schwein und mein Ziel ist es, null zu sein. Nein, sondern Effektivität, zu sagen, ja, da möchte ich sein 2030 und lieber Kunde, je mehr du von mir kaufst, desto schneller komme ich voran. Damit ist der Kunde mein Freund und ich muss auch nicht perfekt sein. Ich kann sagen, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber lasst uns doch gemeinsam auf eine Reise begeben und dann werden wir 2030 dort sein. Dann hilft dem der Kunde durch das Kaufen. Es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle einzusparen, dass da kein Irrtum darüber ist. Aber wo sind wir nützlich? Wir nehmen ein skandinavisches Modell und machen daraus einen globalen Standard. In Schweden ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Aber wenn Sie hier entlang der Spree hier laufen, dann bedeutet jeder Fußabdruck, dass das Wasser länger in der Wiese stehen bleibt. Also warum nicht einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Retentionsraum ist, der ein Feuchtgebiet wird? Wenn wir den menschlichen Fußabdruck nicht feiern, sind wir zu viele. Unsere Nachhaltigkeitsdefinition heißt, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ja, ohne der zukünftigen zu schaden. Wie absurd. Ich will den zukünftigen nutzen, nicht schaden. Ja. Für nicht schaden sind wir zu viele. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen jetzt nach Hause und sagen, ich will dir nicht schaden, mein Kind. Ja. Wie absurd. Ja. Oder Sie kommen nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Ja. Wie absurd. Ja. Darum geht es darum, nützlich zu sein. Ja? Und dann ist der Kunde mein Freund. Er hilft mir als Change Agent, das Unternehmen zu ändern. Ja? Nicht sparen, verzichten, vermeiden. Es geht um intelligente Verschwendung. So wie ein Kirschbaum im Frühling eben nicht spart, er ist nicht effizient, sondern effektiv. Ja? Das geht jetzt aber nicht in Triple Bottom Line, sondern Triple Top Line. Ja, wir wollen gut für die Gesellschaft sein, gut für die Wirtschaft. Und wenn es um Umwelt geht, ist das Höchste nicht da zu sein. Dafür sind wir zu viele. Wir müssen lernen, dass wir selber mit unseren eigenen Dingen, die wir machen, nützlich sind. Darum ist es eine Kulturfrage. Es ist nicht eine Wirtschaftsfrage. Kreislaufwirtschaft ist ziemlich absurd. Verstehen Sie, Kreislauf, das ist lineares Denken im Kreis. Ja? Da komme ich nirgendwo an dabei. Ich optimiere die falschen Dinge damit. Sondern ich muss da fragen, was ist das Richtige? Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an. Ja? Wenn ich die richtigen Energiequellen einsetze, und wir haben 10.000 Mal mehr Energie, als wir brauchen. Das heißt, wir können mit dem Energieüberschuss, wenn Sie sich die Einstein-Formel bloß ein bisschen angucken, ja? Wenn Sie ein großes E haben, 10.000 Mal mehr, dann können Sie sich ein 5M leicht machen. Wir können leicht einen Planeten schaffen, der 5 Planeten entspricht, wenn wir die Energie dafür einsetzen. Europa ist von der Fläche her gegenüber der Luft schon jetzt 5-mal größer, als es ohne Vegetation wäre, weil jeder Baum natürlich Oberfläche schafft. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, es geht um Innovation. Vielleicht noch ein Beispiel. Stellen Sie sich Effizienz vor. Heute Abend ein Abendessen, eine Tablette mit Berlin-Geschmack und ein Glas Wasser. Das ist effizient. Ja? Stellen Sie sich effizienten Sex vor. Also all das, was im Leben wirklich schön ist, ist nicht effizient. Stellen Sie sich Mozart effizient vor. Ja? Ein Ton, Köchelverzeichnis, alles zusammen. Ja? Ja? Oder, ja, das ist Effizienz. Müssen Sie nicht mit Ihrer Frau in die Oper gehen oder sowas. Nein, Sie können effizient Mozart hören, in einem Ton. Ja? Stellen Sie sich Van Gogh vor, völlig ineffizient, diese erste Dotcom sozusagen nach meiner Sicht. Ja? Aber ganz und gar effektiv menschliche Gefühle zu zeigen. Ja? Nehmen Sie einen Lippenstift. Ja? Eine Frau isst während ihres Lebens etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift. Völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv, kann ich Ihnen sagen. Also, worum es geht, ist nicht Moral, ausdrücklich nicht. Es geht nicht um Moral, es geht nur um Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur ein dummes Produkt, ist nur schlechte Qualität, sonst gar nichts. Und was wir jetzt halt das Problem haben, wir sind auf halbem Wege stehen geblieben mit der Moral. Ein Druckerzeugnis in Malaysia gedruckt, ein IKEA-Katalog hat etwa 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung verhindern. Wenn der Katalog in Europa gedruckt wird, hat er etwa 50 giftige Stoffe drin. Wo ist jetzt aber der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Ja? Ich habe wesensmäßig nichts Besseres. Wenn Sie den Katalog im Ofen verbrennen, ist die Asche so giftig, dass sie nicht in die Landwirtschaft gehen kann. Darum kontaminiert sie nachher die Pizza oder sowas. Jetzt müssen wir doch erreichen, dass das Papier als biologisches Material in die Biosphäre zurückgehen kann. Aber seit der Erfindung des Buchdrucks haben wir immer verwendet, was halt irgendwie funktioniert hat. Ja? Chrom und Kobalt und Mangan, das war halt wie Nina Hagens so schön bunt sozusagen. Ja? Ja? Darum haben wir das verwendet. Jetzt können wir durch die ganze Weltuntergangsdiskussion, ja, Nachhaltigkeitsdiskussion, wissen wir jetzt, was giftig und schlecht ist und wir können das jetzt ändern. Daraus entsteht ein Innovationsvorteil. Das Buch, was Sie gesehen haben, ist das erste Buch in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und also wir haben den Buchdruck erfunden und das ist das erste Buch in der Menschheitsgeschichte, was dafür gemacht ist, dass es für die Pegida-Anhänger auch geeignet ist. Ich will nicht sagen, dass die alle lesen können, aber es ist doch so, dass, so in, wenn Sie die Eskalation sehen, werden die in etwa 4 Wochen mit Bücherverbrennen anfangen. Ja? Und ja, ist doch klar, die Lügenpresse wird dann verbrannt sozusagen. Ja? Also, und das ist das erste Buch in der Menschheitsgeschichte, was Sie mit gutem Gewissen verbrennen können, ohne sich zu vergiften dabei. Ja? Ist doch toll. Ja? Ja. Darum geht es um Qualität, um Innovation, um Schönheit. Wenn es Abfall ist, wenn die Leute mit Sklavenarbeit es verbinden, ist es einfach nicht schön. Darum unterscheiden wir zwischen 2 unterschiedlichen Dingen. Die Dinge verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen müssen für die Biosphäre gestaltet sein. Und da gibt es endlos zu tun, weil all das Zeug um uns herum ist noch nicht so. Ich kann Ihnen Gründungsideen ohne Ende geben für Innovationsideen dabei. Die Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, müssen für die Technosphäre sein. Ich verbrauche keine Waschmaschine, ich verbrauche keinen Fernseher, ich nutze die Dinge ja nur. Sie sehen dazu, Günther Pauli hat sich an dem Bereich dann betätigt, die Blue Economy. Ja, wir brauchen aber beides, für die Verschleißdinge sozusagen und die Gebrauchsdinge. Darum sind wir keine Verbraucher von Waschmaschinen, wir sind nur Gebraucher. Ja. Beispiele. Hier sehen Sie, wie mit einem österreichischen Unternehmen haben wir das umgesetzt. Kann ich das kriegen als Video? Ja. Das zeigt, die Firma Googler, ein österreichisches Unternehmen, hat mit uns Druckfarben, Hilfsstoffe, Gleitmittel, Farben, Öle entwickelt, die perfekt für die Biosphäre geeignet sind. Na gut, dann müssen Sie nächsten Samstag doch kommen dazu, die stellen das dann davor. Ist egal, ich bin sowieso ein bisschen spät dran davon. Gucken Sie im Internet, Googler, das sind die ersten Druckerzeugnisse, die für die Biosphäre geeignet sind. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, weil vor 5 Jahren mussten nach der Finanzkrise die Leute bis zu 200 Euro in Hamburg bezahlen, um Altpapier loszuwerden. Jetzt hat das Papier immer einen Heizwert. Mindestens für 80 Euro hat es 16 Megajoule. Das heißt, ich kann es immer in den Ofen packen, pelletieren und verbrennen daraus. Ja. Sie sehen hier das erste Toilettenpapier, ein Design dafür. Sie sehen hier das erste Leder für die Biosphäre gemacht. Sonst wird in 40 Gramm Chrom eingesetzt, um 1 Kilogramm Leder zu stabilisieren. Das kann in Indien viel billiger gemacht werden und viel gefährlicher noch dazu. Damit ist jeder Schuh ein Haufen Sondermüll. Das ist das erste Leder, was perfekt für biologische Kreisläufe ist. Ich habe daran mit meinen Kollegen 21 Jahre gearbeitet, genauso bei dem Papier. Das sind essbare Bezugsstoffe. Wenn Sie auf diesen Stühlen sitzen und dann sitzen Sie neben einer schönen Frau und dann essen Sie faktisch den Bezugsstoff mit, er reibt sich ja ab. Die Zuschnitte in der Möbelindustrie sind bei uns so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Das Produkt kommt aber auf den Markt. Also suche ich alle Zutaten mit meinen Kollegen raus, dass man sie auch essen könnte. Verstehen Sie? Das heißt, es entsteht dadurch ein viel besseres Produkt, wesensmäßig besser, weil das Material dann als Torfersatz in Gärtnereien gehen kann. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher, die Lagerhaltung ist viel einfacher und daraus nicht nur in der ersten Klasse, sondern inzwischen überall in Bussen, in Bahnen finden Sie unsere Bezugsstoffe davon, weil sie einfach etwa 20% billiger werden, weil ich das Design am Anfang habe und nicht am Schluss das Filter und nicht die Verbrennungsanlage dahinter. Es geht um Innovation. Wir haben das erste Schwarz mit Triumph gemacht für Hautkontakt. Vorher gab es kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht davon krank zu werden. Es gab kein tiefes Schwarz. Arbeitskleidung, wir machen auch selbst mit Trigema sozusagen die ersten T-Shirts für Hautkontakt. Die können dann auch in Deutschland gefertigt werden darüber. Viele Putzmittel, Reinigungsmittel, da übrigens mit Günter Pauli ursprünglich angefangen, dazu auch in der Umsetzung. Die Technosphäre ist eigentlich interessanter. Ja? Zum Beispiel ein Teppichboden, ja? Dieser Teppichboden stinkt nur nicht, sondern er reinigt aktiv die Luft. Wir verlieren etwa 3 bis 5 Jahre Lebenserwartung durch Feinstäube. Ja, jetzt nimmt der Teppichboden die Feinstäube auf. Warum soll ich meine Lunge einsetzen? Durch Alkohol verlieren Sie nur halb so viel Lebenserwartung im Durchschnitt wie durch Feinstaub. Ja, und dann haben wir leider die Situation, dass zum Beispiel Laserdrucker jetzt in Homeoffice sind oder die Gemeinheit ist jetzt mit den 3D-Druckern, die sind nie gemacht für menschliche Gesundheit, das Material, überhaupt nie. Und jetzt machen die Leute Homeoffice und haben den Dreck im Schlafzimmer sozusagen dabei noch. Ja. Diese Teppichböden, also wie gesagt, nehmen aktiv Feinstäube auf. Durch Alkohol, wie gesagt, beim Alkohol können Sie bis zum 3. Glas noch mitentscheiden, ob Sie trinken wollen, aber beim Feinstaub ist es nicht so. Ja. Das heißt, dieses Produkt ist extrem profitabel, es erreicht etwa die Profitrate von Apple davon, weil es eine Innovation ist. Ja, und es ist nicht teurer zu fertigen dabei. Die Teppichböden reinigen also die Luft, sie sind nicht weniger schädlich, sie sind nützlich. Wenn Ihr Lebensgefährte ja, nicht stinkt, dann ist das schon eine Leistung, klar. Aber wenn er Ihnen hilft, die Küche aufzuräumen, dann haben Sie was davon, oder? Ja? Verstehen Sie, nützlich zu sein? Ne? Wir haben viele Dinge inzwischen, Fliesen zum Beispiel, ja, die kann man wieder abnehmen dazu. Oder, ja, was ist denn jetzt los? Das ist das erste Bett für Innenräume, kann man auch hier in Berlin kaufen. Bei einer IKEA-Matratze steht drauf, bitte lüften Sie die 48 Stunden, ja, bevor Sie sie verwenden. Meinen Sie, nach 49 Stunden stinkt die nicht davon? Ja. Also müssen Sie vorher die Zutaten festlegen. Verstehen Sie, wenn ich Sie einlade zum Essen und sage, das ist frei von Hähnchen, dann hilft Ihnen das auch nichts. Ja. Ich muss Ihnen sagen, was drin ist, wie beim guten Kochrezept. Wir machen das für viele Dinge, Büromöbel zum Beispiel. Man verkauft keine Büromöbel mehr, sondern man verkauft nur noch 10 Jahre gesundes Sitzen. Dann kann man diese Materialien in kurzer Zeit wieder auseinanderbauen und wieder einsetzen. Es gibt inzwischen viele dieser Cradle-to-Cradle-Materialien. Es gibt auch eine Zertifizierung nach Cradle-to-Cradle, was ein bisschen doof ist. Das ist eigentlich nicht das, was ich will, weil die Zertifizierung ist immer für die Vergangenheit. Aber ich bin ja in der Zukunft interessiert. Ja? Außerdem, wir müssen zertifizieren mit Silber, Gold und Platin. Das ist ja absurd, weil Platin ist eines der giftigsten Metalle überhaupt. Ja? Das ist das Höchste. Ja, vielleicht wenn Gorilla oder sowas, könnte ich mir vorstellen als Zertifizierung, aber ausgerechnet Platin. Aber wir müssen das, damit das in die gesamten Gebäudezertifizierungen, LEED und BREEAM und sonst was, hineingehen kann. Ja? Ja? Hier können Sie zum Beispiel sehen, Schüco, das sind Fenster, wo man den Leuten nicht mehr das Fenster verkauft, sondern nur noch 25 Jahre durchgucken. Weil ein Energiesparfenster lässt sich ohne giftige Stoffe nicht machen. Das ist aber nur giftig in der Biosphäre. In der Technosphäre kann es endlos eingesetzt werden. Kupfer ist in der Biosphäre extrem giftig, aber in der Technosphäre immer einsetzbar. Das Gebäude wird dann als Materialbank erfunden. Wir setzen das um. Sie sehen mit Drees und Sommer. Drees und Sommer ist hauptsächlich groß geworden wegen des Berliner Flughafens, weil die Leute gemerkt haben, dass die Architekten zu sehr Künstler geworden sind und die Ingenieure zu sehr eben kleinteilig denken. Ja, und darum gibt es jetzt Gebäudemanager wie Drees und Sommer, die inzwischen schon über 2000 Leute beschäftigen, um so ein Projektmanagement durchzuziehen, dass das nicht wieder passiert. Es gibt viele von solchen Dingen. Es gibt Material Passports. Wie gesagt, die 3D-Drucker, man müsste die 3D-Druckmaterialien als Dienstleistung abgeben, dann könnte man viel bessere Materialien einsetzen. Roboter, können Sie sich vorstellen, ein Autohersteller wie BMW, die kaufen 200 Roboter? Wie doof, ich will doch nur 100 Millionen Schweißpunkte haben. Ja? Warum kaufe ich einen Roboter, wenn ich nur die Dienstleistung haben möchte? Oder hier Brückner zum Beispiel. Die Solarindustrie hätte eine echte Chance in Europa, wenn sie 20 Jahre Photonen einfangen verkaufen würde, anstatt Solarpanels. So machen wir das Hightech-Recycling für chinesischen Sondermüll. Der IKEA-Katalog, wenn er in China gedruckt wird, kostet 50% weniger. Und wir machen dann das Hightech-Recycling und sagen, der Standort Deutschland ist so teuer. Ja? Wie absurd. Ja? Hier, diese Druckmaschine. Ich will doch keine Druckmaschine haben oder keine Folienmaschine. Ich will 100 Millionen Meter Folie haben, oder? Dann kann der Gegenstand auch nicht kopiert werden, weil ich gebe ja nur die Dienstleistung ab für 10 Jahre. Also eine Waschmaschine sind nur noch 3000 Mal waschen davon und nicht eine Waschmaschine. Warum brauche ich? Ich will doch gar keine Waschmaschine, ich möchte die doch mehr nutzen. Dann kann ich auch das Waschmittel zurückgewinnen dabei. Wir können damit Gebäude machen wie Bäume, Städte wie Wälder. Wir können nützliche Dinge machen. Wenn Sie es angucken wollen, in Utrecht oder in Rotterdam, jetzt so wie Neukölln, etwa so ein Viertel davon, der Vandalismus in der Schule ist komplett weg. Ja, wenn wir das CO2 nutzen in einem Treibhaus auf dem Dach dabei und alle Materialien dafür aussuchen, wenn Kinder gemocht sind, dann machen sie die Toiletten nicht mutwillig kaputt und beschmieren keine Wände. Das heißt, wenn sie keine Wertschätzung haben, dann verhalten sie sich auch so. Verstehen Sie? Sie müssen sehen, wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, wenn sie sich sicher fühlen, dann sind alle Menschen großzügig und freundlich. Außer die, die in ihrer Kindheit vielleicht irgendwelche Deformationen erlitten haben und daraus Freude haben, anderen das Leben schwer zu machen. Das ist aber nur ganz wenige. Ja? Wir alle sind so, dass wenn wir uns sicher fühlen, sind wir großzügig und freundlich. Wenn wir aber Angst haben, wenn wir sagen, es wäre besser, du wärst nie geboren worden, dann werden wir raffgierig und feindselig. Das sehen Sie in Israel gerade halt. Ja? Wenn man den Menschen die Existenz abspricht, dann raffen sie Dinge an sich, die sie eigentlich gar nicht brauchen würden. Wenn Sie sagen, es gibt nicht zu viel, es gibt nicht genug, dann raffe ich das doch an mich, denn es könnte sonst jemand anders mir wegnehmen. Sonst sind wir großzügig und freundlich. Und das kann man zeigen. Wir nutzen das Geld, was wir verdienen, um Kläranlagen zu bauen und die Nährstoffe zurückzugewinnen in Favela-Siedlungen. Ja, ein Bauer kann mit einem Hektar Land damit bei 5000 Einwohnern 2000 Dollar erwirtschaften und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Aber das eigentlich Schöne ist, die Verbrechensraten in den Favelas gehen über 90% zurück. Verstehen Sie, ich will nicht die Menschen so unterstützen, wie sie sind, aber so, wie sie sein wollen. Wenn 95% der Menschen wollen gut sein, wenn sie ihnen die Chance dazu geben, lassen Sie uns auch Bedingungen dafür schaffen, nicht weniger schlecht zu sein, sondern gut zu sein. Sie können sich den Bauplan runterladen, dass Sie selber tätig sein können. Das Geld geht ins Hamburger Umweltinstitut dabei. Wir sehen in Holland, das ist das erste Land, was Phosphor zurückgewinnt. Wie wäre es denn, wenn das die erste Universität wäre in Deutschland, die Phosphor zurückgewinnt zum Beispiel? Ja. Wenn wir Algen nutzen, ist das etwa 80 Mal produktiver als Maisanbau. Wir müssen nicht landwirtschaftliche Fläche stehlen, weil wir die Fassaden der Häuser nehmen können. Das Eiweiß ist viel gesünder. Wenn wir Algeneiweiß aufnehmen, nehmen wir 90% des Eiweißes auf. Wenn Sie ein Steak essen, nehmen Sie genau 20% des Eiweißes auf. Die Inder haben recht, Rindfleisch ist die ungesündeste Form von Protein, die man sich eigentlich vorstellen kann. Das heißt nicht, dass ich jetzt Ihnen vorschreibe, dass jetzt alle Vegetarier werden, aber Rindfleisch ist eine Delikatesse, keine Standardnahrung am Tag. Dafür sind wir zu viele. Ja. Wenn wir die Algen anbauen, dann können wir das Öl auch nutzen als Treibstoff dabei. Das Eiweiß ist viel gesünder. Und Sie können es sich angucken dazu. Wir können auch Kunststoffe machen, die nachher in den Meeren sich wieder auflösen und genau in diese Stoffe zurückgehen, aus denen sie gemacht worden sind. Ja. Warum machen wir nicht mal hier Restaurants für Algen, für Bakterien, für Pilze dazu? Ja, die Japaner essen 150 verschiedene Algenarten. Und was übernehmen wir in Berlin? Ja? Bakterienverseuchten Fisch und nennen das dann Sushi. Ja? Ich meine, wie absurd. Ja? Wenn das aber gelingt, für so ein absurdes Lebensmittel einen Markt zu schaffen innerhalb von 10 Jahren, warum dann nicht für gesunde Algen? Wo sind die Marketingleute dabei hier, bitteschön? Ja? Das heißt, Sie können sich das angucken, ja? Sie können das umsetzen dazu. Es ist handhabbar, es sind unsere Dinge, die wir machen dabei. Das sind die Universitäten, an denen ich im Moment lehre, hauptsächlich in Holland davon, aber auch an der TU München davon und eben in Lüneburg. Es gibt jetzt Cradle-to-Cradle-Modellregionen davon, wo Sie mitmachen können. Ja? Davon, es gibt Cradle-to-Cradle-Inseln, wo Sie sich angucken können. Es gibt Cradle-to-Cradle-BIS, es gibt die Europäische Union, gibt etwa 100 Millionen Euro für Cradle-to-Cradle-Projekte, das Sie beantragen können. Es gibt Cradle People in Dänemark, es gibt Cradle Net in Schweden, es gibt Cradle Supporters, Cradle Center, wo Sie die Dinge angucken können. Inzwischen etwa 4.500 Produkte. Und da wir aber alles neu erfinden müssen, gibt es ohne Ende damit Arbeit. Wir können damit eben nicht die Deckchairs auf der Titanic irgendwie rearrangen, sondern wir können tatsächlich alle Dinge nochmal neu erfinden, sodass sie nützlich sind. Zum Kongress, wie gesagt, lade ich Sie ein. Ich sponsere auch 5 Teilnehmerbeiträge, wenn Sie sich bei mir nachher melden, davon, dass Sie dorthin kommen. Weil es braucht natürlich ausführliche Diskussionen. Sie müssen sehen, in der Praxis mit den Unternehmern, da kommt zum Beispiel Michel Chanoussi hin, das ist ein französisches Unternehmen, was zweitgrößter Hersteller für Foodbodenbelege ist, davon der Umsetzung. Kommen wir auf das Bild mit den Windeln nochmal zurück. Wenn Sie die Wasserspeicher in den Windeln so ändern, dass Sie sie nutzen können. Im Moment müssen Sie sie verbrennen, weil sie Polyacrylate sind. Wenn Sie die Kunststoffe abtrennen, ja, oder kompostierbar machen, dann können Sie mit einem Baby in Israel oder in Tunesien oder in Ägypten etwa 150 Bäume pflanzen, weil dann ist das Wasser dafür da. Es regnet ja in Jericho fast so viel wie in Hamburg dabei. Nur es regnet halt in Hamburg öfters sozusagen. Ja. Das heißt, Sie können dann das Baby kohlenstoffpositiv haben, allein durch die Bäume, die Sie mit den Windeln am Anfang haben. Dann kann ich mein Kind anschauen und sagen, schön, dass du da bist, willkommen auf der Welt. Was wir allerdings brauchen, ist, wir müssen unsere menschliche Aktivität neu definieren, im ganzen Kontext. Wir haben ein Rentensystem eingeführt, wir haben jetzt heute 21,8 Millionen Rentner für 27 Millionen vollzeiterwerbstätige Menschen. Das ist absurd. Es geht nicht, die Menschen mit 65 zum Müll zu erklären und sie nach Mallorca zu entsorgen. Das geht nicht. Erstens ist es nicht fair, weil die Leute... Es ist nicht fair, weil die Leute, als man die Rente eingeführt hat, war unsere Lebenserwartung genau halb so hoch. Da ist die Kindersterblichkeit schon ausgerechnet. Wenn Sie heute ein Rentenalter rechnen würden wie damals... Ja, man hat damals die Rente nur für die gemacht, die man sonst nicht totgekriegt hat. Das heißt, wenn man das gleiche Rentenalter hochrechnen würde, dann wäre unser Rentenalter heute bei 88,2 Jahren, wenn der gleiche Prozentsatz in Rente gehen würde. Das heißt, es ist kein Modell. Wir reden von einer alternden Gesellschaft, aber die Gesellschaft war noch nie so jung. Ein 60-Jähriger heute hat ein biologisches Alter eines 40-Jährigen vor 100 Jahren. Wie können wir hingehen? Das ist auch menschenunwürdig. Spätestens nach 3 Jahren können Sie mit jemandem, der auf Mallorca rumsitzt, sich nur noch unterhalten, entweder über die Vergangenheit oder über den besten Fisch oder den schönsten Golfplatz oder den schönsten Strand. Die retardieren komplett die Leute. Sie können mit ihnen nichts mehr anfangen. Das ist nicht menschenwürdig. Was wir stattdessen brauchen würden, ist 1/3 Sozialtätigkeit, weil die Kinder und unsere Kranken brauchen viel mehr Aufmerksamkeit von der Gesellschaft insgesamt, nicht nur von den Kindern. Ja. Wir brauchen 1/3 Tätigkeit für traditionelles Wirtschaften und wir brauchen 1/3 für unser Verhältnis mit den anderen Lebewesen. Eine gartengebundene Landwirtschaft ist etwa 15 Mal produktiver als jede Monsanto-Gentechnik-Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir eine gartengebundene Landwirtschaft haben, dann können wir für die anderen Lebewesen auch etwas tun. In der Stadt Berlin ist die Artenvielfalt 3-mal höher als in der umgebenden Agrarsteppe. Das heißt, wir können für die Menschen, die anderen Lebewesen nützlich sein. Wir müssen es bloß auch in unsere Lebenszeit einplanen davon. Das heißt, wir sind tätig, solange wir gesund sind. Das bedeutet eine Abschaffung der Rente in der jetzigen Form. Sie ist auch menschenunwürdig in dieser Weise. Das heißt, es geht um Innovation, aber es geht auch um Geduld. Also ich empfehle Ihnen bei dem Ganzen eine brennende Geduld sozusagen. In diesem Haus, unserem Hauptbüro in Hamburg, wir haben Büros in vielen Ländern inzwischen, davon, das ist das alte Rathaus von Hamburg, wurden nach der Legende 1765 die Menschenrechte zum ersten Mal erklärt in deutscher Sprache. Also vor der Französischen Revolution, vor amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Zwischen der Erklärung der Menschenrechte und dem Frauenwahlrecht sind über 150 Jahre vergangen. Ja. Können Sie sich vorstellen, 150 Jahre haben die Leute gesagt, Frauen sind ja vielleicht doch keine Menschen. Ja? Oder vielleicht sind sie zu emotional oder sie sind nicht gescheit genug oder sonst was. Wenn Sie das einmal begriffen haben, dass so fundamentale Änderungen, von dem den Fußabdruck zu minimieren, zu dem den Fußabdruck zu feiern, ja, dann brauchen Sie Geduld dafür. Und dann schaffen Sie das auch. Ja? Und ich habe da auch keinen Zweifel darüber. Das finden Sie in Berlin. Wenn Sie an der Staatsoper vorbeilaufen dazu, ist doch nett, ne? Fürchte nichts, genieße, zur Reue ist später Zeit genug, ja. Von Stravinsky. Aber in Deutschland natürlich, es gilt die Straßenverkehrsordnung dabei. Also das können Sie sehen, wenn Sie entlang und unter den Linden sind dabei, das ist ein neues Foto. Ja. Also vielen Dank für Aufmerksamkeit und kommen Sie bitte mit. Applaus